Was hat ein Krater in Mexiko mit dem Ende der Dinos zu tun? Wie eng die Saurier trotz aller Vielfalt miteinander verwandt waren, zeigte sich vor 65 Millionen Jahren, als alle Saurier das gleiche Schicksal erlitten. Alle, bis auf eine kleine Ausnahme. Vor 65 Millionen Jahren endete die Zeit der Dinos. Weil sich damals überhaupt sehr viel auf der Erde änderte, haben die Wissenschaftler beschlossen, mit dem Ende der Dinos auch ein neues Zeitalter auszurufen. Die Erdneuzeit. Die Erdneuzeit begann nicht an einem einzigen Tag, genauso wie die Dinos auch nicht an einem Tag verschwanden oder in einem Jahr. Es hat mindestens 1 Million Jahre gebraucht, bis die riesigen Echsen ausgestorben waren. Aber irgendwann waren sie weg. Pflanzenfresser und Jäger, Flugsaurier, sogar die Ichthyosaurier im Meer. Man weiß immer noch nicht so ganz genau, warum die Saurier ausstarben und die Krokodile oder Schildkröten überlebten. Aber man weiß, dass es mit vielen dramatischen Veränderungen der Umwelt zusammenhing. So wurde es allmählich kühler auf der Erde. Zwar hatten die Saurier gelernt, genau wie die Säuger, ihre Körpertemperatur einigermaßen stabil zu halten, doch taten sie sich damit wahrscheinlich recht schwer. Möglicherweise konnten sie Wärme nur gut speichern, aber nicht selbst erzeugen. Hinzu kam, dass es für die Saurier nicht mehr so viel Futter gab wie früher, weil die Pflanzen in kalten Zeiten nicht mehr so üppig wachsen. Außerdem sank am Ende des Erdmittelalters der Meeresspiegel, was viele Auswirkungen auf das Klima hatte. Und es brachen überall Vulkane aus. Schwefelwolken zogen über die Erde, wodurch es zunehmend kühler wurde. Und sicher gab es noch weitere Gründe. Für viele Saurierforscher war der Hauptgrund für den Untergang allerdings ein Meteorit, der vor 65 Millionen Jahren auf der Erde einschlug. Kleine Meteoriten fliegen ständig auf die Erde zu, doch merken wir nichts davon, weil sie in der Erdatmosphäre verglühen. Ab und zu aber wird unser Planet von einem Riesenmeteoriten getroffen, der viele Kilometer dick ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass so etwas passiert, ist nicht sehr groß. Nach den Berechnungen von Astrophysikern ist nur durchschnittlich alle 30 Millionen Jahre mit dem Einschlag eines größeren Meteoriten zu rechnen. Vor 65 Millionen Jahren ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Riesenmeteorit mit einem Durchmesser von mindestens 10 Kilometern auf der Erde eingeschlagen. Man weiß das, weil die Wissenschaftler auf der ganzen Welt Spuren von Iridium gefunden haben, und zwar genau am oberen Rand jener Schicht, die damals die Erde bedeckte, der Kreide. Iridium ist ein Metall, das auf der Erde nur selten vorkommt, aber beim Aufprall eines Meteoriten frei wird. Die Wissenschaftler haben inzwischen sogar mit Hilfe von Satellitenaufnahmen eine Stelle ausfindig gemacht, an der ein solcher Meteorit niedergegangen sein könnte. In Mexiko fanden sie Reste eines riesigen Kraters. Für die Saurier, die schon lange um ihr Überleben kämpften, bedeutete der Aufprall des Meteoriten das endgültige Aus. Der Meteorit war sicher nicht der einzige Grund für das Ende, aber er tötete die letzten Vertreter. Gemeinsam mit den Sauriern sterben zahllose andere Arten, unter anderem auch die kleinen Ammoniten mit ihren Spiralpanzern. Im Meer waren mindestens 80% aller Lebewesen betroffen, an Land gut die Hälfte. Die Erde wurde leer. Ein paar Millionen Jahre musste die Natur verschnaufen, bis sie wieder bevölkert wurde. Große Katastrophen ereignen sich immer wieder auf der Erde. Manchmal haben sie damit zu tun, dass etwas von außen die Erde erreicht, ein Meteorit oder eine Strahlung aus dem Weltraum. Manchmal kommen sie aus dem Inneren unseres Planeten, wenn brodelndes Magma nach außen drückt, die Kontinente verschiebt und die Landmassen zu gewaltigen Gebirgen zusammenquetscht. Bei jeder Katastrophe werden die Karten in der Natur neu gemischt. Ein neues Spiel beginnt mit vielen neuen, interessanten Spielern. Ein Massensterben ist für die Natur wie eine Art reinigendes Gewitter. Anders als beim normalen Aussterben von Arten, werden bei einem Massensterben eine Unmenge an Nischen frei. Mächtige Tierarten verschwinden, unterdrückte Arten kommen zum Zuge. Man schätzt, dass es in der Erdgeschichte mindestens 3-mal zu einer gigantischen Katastrophe gekommen ist. Wahrscheinlich sogar öfter. Stets folgte auf eine Katastrophe eine kurze Zeit des Stillstands und dann eine Zeit, in der die Natur jede Menge neuer Arten erfindet.